23. Kapitel. Ich fühle einen starken Hang bei mir, dieses Kapitel recht albern anzufangen, und ich will mir die Lust nicht übergehen lassen. Also, wenn ein Fenster in der Brust des Menschen eingesetzt worden wäre, so würde nichts weiter, um den Charakter eines Menschen zu erkennen, nötig sein, als einen Stuhl zu nehmen, ganz leise hinzugehen, wie Sie es etwa vor einem gläsernen Bienenstock tun würden, und hineinzugucken, die Seele ganz mutternackt zu besehen, alle ihre Bewegungen, ihre Gestricke und Gewebe zu beobachten, allen ihren Puppen von der Erzeugung an bis zum Auskriechen nachzuspüren, genau ihren Sprudeleien, ihrem Hüpfen und Springen zu folgen, dann nach einiger Aufmerksamkeit Feder und Tinte zur Hand zu nehmen und niederzuschreiben, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen hätten und beschwören könnten. Aber das ist eine Hilfe, der ein Biograf auf diesem Planeten entbehren muss. Auf dem Planeten Merkur vielleicht möchte es ihm wohl so gut, wo nicht gar besser werden, denn da muss die erschreckliche Hitze wegen seiner Nähe bei der Sonne schon längst die Körper der Bewohner zu Glase geschmolzen haben, als causa efficiens, um sie für das Klima geschickt zu machen. Aber dieses ist nicht der Fall bei den Bewohnern unseres Erdballs. Unsere Seelen scheinen nicht durch den Körper hervor, sondern sie sind in ein dunkles Gewand von unkristallisiertem Fleisch und Blut verhüllt. Wenn wir also zu ihrem Charakter gelangen wollen, müssen wir einen anderen Weg einschlagen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Um aber den Irrtümern samt und sonders auszuweichen, bin ich entschlossen, Ihnen meines Onkels Charakter ohne alle mechanische Hilfe zu schildern. Ich will meines Onkels Charakter nach seinem Steckenpferde zeichnen.